Familienbande. Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 4. Teil. Mark soll Giselher Schmidt, kleiner Privatdetektiv in Hamburg, dafür bekommen, dass er den Unternehmerssohn Maximilian von Uhlenstein sucht und beschützt. Auftraggeberin ist Maximilians Mutter, Elisabeth von Uhlenstein. Gefunden hat er ihn inzwischen, aber das Schützen macht ihm Sorge, weil nicht klar ist, vor wem. Max war untergetaucht, nachdem sein Freund Robert Weber wegen einer Erpressungsgeschichte ermordet worden war. Er ist im Besitz der Erpressungsunterlagen, ohne sie allerdings deuten zu können. Was Max und Giselher nur in Umrissen ahnen, hat Eduard von Uhlenstein seiner Frau endlich nach 20 Jahren gebeichtet. Seit 1956 arbeitet er mit einer internationalen Medikamentenschieberorganisation zusammen. Deshalb musste Robert Weber sterben und deshalb musste zuletzt auch der Chefchemiker Dr. Kettler sterben. Kontaktmann zur Organisation ist Gustav Thorbeck. Mit allen Mitteln muss verhindert werden, dass Max mit den Unterlagen zur Polizei geht. Die Mutter versucht, Max zu überreden, zurück nach Hamburg zu kommen. Ist es mir hohe Ehre und liebgewordene Pflicht zugleich, Sie alle zu unserem traditionellen Sommerfest willkommen zu heißen. Es hat sich zu einem festen Brauch entwickelt, an dieser Stelle unseren Ehrengast, der damit auch Ehrenmitglied bei uns wird, vorzustellen. Ich tue dies umso lieber, als ich weiß, dass es sich diesmal nicht um eine Landratte, sondern um den Repräsentanten eines Volkes mit langjähriger seefahrerischer Tradition handelt. Ja. Darf ich Sie nun bitten, lieber Dr. Cerhardi, zu mir auf die Bühne zu kommen? Südafrika baut sehr hübsche Mittelklasseboote. Sehr hübsch, ja, ja. Hab mich auf der Bootsausstellung mit eigenen Augen von überzeugt. Doch, doch, doch. Naja, aber da dürfen sie ja wohl gar nicht kaufen, was? Wegen der dummen Politik, was? Ach, die stört, wo sie kann. Was für ein Modell fahren Sie? Ich fahre nicht mit dem Schiff. Ich fliege lieber. Das ist sehr gut, ich fliege lieber. Das ist wirklich ausgezeichnet, muss ich mir merken. Dr. Cerhardi ist äußerst schlagfertig. Das habe ich schon am eigenen Leibe zu spüren bekommen, nicht wahr, Doktor? Eduard? Ah, nee, Frau, meine Verehrung sieht wieder bezaubernd aus. Beunruhigend bezaubernd. Danke, guten Abend allerseits. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen meinen Mann für einen Moment entführe. Ja, was ist denn? Du siehst, dass ich Ihnen eine wichtige... Entführen Sie mich, Frau, entführen Sie, aber muss es denn unbedingt Ihr Mann sein? Du bist so ekelhaft, du bist so niederträchtig. Ich begreife dich nicht. Ich habe Thorbeck doch nur gesagt... Ein Vater liefert seinen einzigen Sohn einem Verbrecher aus. Thorbeck wollte mit ihm reden. Da habe ich ihm gesagt, was du mir gesagt hast. Dass Max nach München geflogen sein könnte. Das war alles. Deswegen habe ich ihn doch nicht ausgeliefert. Was sind denn das für Ausdrücke? Thorbeck wollte mit ihm reden. Mit ihm reden? Wie er mit Robert Weber geredet hat oder mit Kettler? Ach, du bist ja verrückt. Thorbeck wollte ihn doch nicht umbringen. Du bist ja hysterisch. Jedenfalls geht Max jetzt zur Polizei. Nach all dem kann ich nur sagen, recht hat er. Auf so einen Vater nimmt man keine Rücksicht, auf so einen nicht. Dann ist es aus. Ja, dann ist es aus mit dir. Endlich ist es dann aus mit dir. Und du hast dir das angehört und hast nichts dagegen gemacht? Du hast nicht versucht, ihn davon abzuhalten? Hast ihn sogar noch darin bestärkt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wir beide kennen uns sehr gut, was? Oh ja, wir beide kennen uns sehr gut. Zu gut. Ich wollte, ich hätte ihn darin bestärkt. Ich wollte, ich hätte nicht versucht, ihn davon abzuhalten. Er geht trotzdem. Nein, er geht nicht. Er müsste gehen, aber er geht nicht. Wo ist er jetzt? Glaubst du allen Ernstes, auf die Frage bekommst du noch mal eine Antwort von mir? Glaubst du das allen Ernstes? Nein, mein Lieber. Wenn meine Bindungen an diese unselige Firma schon zu stark sind, als dass ich sie einfach kaputt gehen sehen könnte... Deine Bindungen an deine Aktien, meinst du? Du hast gerade Grund, sarkastisch zu sein. Du gerade. was ich in Zukunft für den Erhalt der Firma und, wie du sehr richtig sagst, für den Erhalt meiner Aktienwerte tun werde. Das werde ich ohne dich tun. Was heißt das? Das heißt, dass ich die Dinge selbst in die Hand nehmen werde. Als erstes möchte ich mit Thorbeck sprechen. Was willst du denn von Thorbeck? Ich will mit ihm sprechen. Eigentlich mag ich das Meer überhaupt nicht. Die Ostsee schon gar nicht. Ist ja auch kein richtiges Meer. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich überlege. Ich brauche 3 bis 4 Tage. Sie müssen mir die Garantie geben, dass mein Sohn während dieser Zeit unbehelligt bleibt. Wissen Sie, wenn ich ganz ehrlich bin, mit Garantien ist es etwas kitzlig bei uns. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich von mir aus 3-4 Tage Ruhe halten werde. Ich kann Ihnen auch versprechen, dass ich mich gegen einen andersartigen Beschluss nach Kräften wehren werde, aber garantieren? Wer weiß, ob ich damit durchkomme? Ich bin nicht Herr meiner Entschlüsse, obwohl meine Stimme in dieser Sache natürlich gehört würde. Sagen Sie Ihren Herrn, dass ich Ihnen dafür die Garantie gebe, dass mein Sohn während dieser Zeit nicht zur Polizei geht. Tja, ja, ja. Die Polizei. Das wäre eine böse Geschichte. Unsere beiderseitige Geschäftsgrundlage auf ewig am Boden zerstört. Sehr, sehr schmerzlich. Aber vielleicht sagen Sie Ihrem Sohn, dass wir uns trotz aller Zweckrationalität, von der wir selbstverständlich unser Handeln bestimmen lassen, nach einem tief empfundenen Schmerz auch durchaus das kurze, irrationale Glück der Rache leisten. Müde? Nee, warum? Brauchst es nur zu sagen. Ich löse dich gern ab. Mein Rekord steht auf 26 Stunden. Köln-Valencia in einem Rutsch, ohne Pillen. Ja, früher habe ich das oft gemacht. Mit der Zeit wird man ruhiger. Also keine Ablösung. Nee, danke. Bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir in der Wohnung Ihrer Mutter irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, warum wir da überhaupt hinfahren. Die Polizei hätte alles getan, was getan werden muss, und wir hätten unsere Ruhe gehabt. Jetzt soll ich mich da mit meinem Vater rumschlagen. Angst? Weiß ich nicht. Eigentlich will ich's ja. Aber dann auch wieder nicht. Aber nicht allein. Auf keinen Fall komme ich allein. Was ist? Max kommt nicht allein. Was heißt das, nicht allein? Natürlich kommt er allein. Will er dich etwa mitbringen? Möchtest du, dass ich mitkomme? Herr Schmidt wird dabei sein. Er bringt den Detektiv mit. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Dein Vater ist einverstanden. Das bin ich nicht. Wir kommen auch nicht zu ihm ins Büro. Was ist mit dem Büro? Er kommt nicht zu dir ins Büro. Nicht zu mir ins Büro? Hör mal, nun ist es aber bald genug mit dem Affentheater. Von mir aus soll er seinen Detektiv mitbringen. Aber er kommt hierher. Ich setze keinen Fuß mehr in die Firma. Max setzt keinen Fuß mehr in die Firma und recht hat er. Was? Ja, dann frag ihn doch, ob wir uns im Kindergarten treffen sollen. Wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen darf. Was ist? Moment. Warum treffen Sie sich nicht in einem öffentlichen Lokal? Das wäre das Sicherste. Sehr gut. Max will sich aus Sicherheitsgründen in einem Lokal mit dir treffen. In einem Lokal? Also, komm, jetzt gib mir mal den Jungen an der Bar. Ich glaube nicht, dass dein Vater möchte dich selbst sprechen. Entweder in einem Lokal oder gar nicht. In einem Lokal oder gar nicht. Ich platze noch. Meinetwegen kann er bestimmen, wo und wann. Du kannst das Lokal bestimmen und die Uhrzeit. Wie reizend, dass ich auch mal was bestimmen darf. Also, gut. Heute Nachmittag, 16 Uhr. Auf der Terrasse vom Alsterhof. Heute Nachmittag, 16 Uhr, auf der Terrasse vom Alsterhof. Gut. Besser drinnen. Sie wollen dich lieber drinnen treffen. Meineswegen. Dann sind wir einig. 16 Uhr, Alsterhof, drinnen. Hast du ihm Webers Aufzeichnungen abgenommen? Ja. Ich leg jetzt auf. Was ist mit den Aufzeichnungen? Wollt ihr die mitnehmen? Auf keinen Fall. Das Beste wäre vielleicht, Wir könnten sie bei mir im Schmucktresor deponieren. Wenn du das tun würdest. Da sind Sie sicher. Kennen Sie den Alsterhof? Nicht gut. Vielleicht sollten wir uns dort vorher schon ein bisschen umsehen. Mhm. Und Max, bitte, versprich mir, sei nicht unüberlegt. Hinterher kommt ihr sofort zu mir. Ich warte hier. Mir bitte noch einen Wodka und dem Herrn da drüben am Tisch noch ein Bier. Pils hatte der Herr. Meinetwegen. Und du, willst du nichts? Danke. Oh, vielleicht was Kleines essen. Danke, bemühe dich nicht. Also dann einen Wodka und einen Pilz. Wodka und Pilz, sehr wohl. Gehört das mit zu deiner Strategie? Was? Nicht zu trinken. Wenn ich etwas trinken will, bestelle ich es mir selbst und bezahle es auch selbst. Das ist wunderbar. Wenigstens das Trinken also bezahlst du selbst. Was hörst du mir denn nun wieder vor? Nichts. Nichts, ich dachte nur gerade daran, seit wann dein Schreibtisch schon verwaist ist. Und ich fragte mich, wer mag ihm wohl seine Bummeleien durch die Weltgeschichte finanzieren? Überflüssige Frage, nicht wahr? Gott, bist du primitiv. Entschuldige, Sohn, wenn ich nicht immer dein Niveau zu halten imstande bin. Wann bekomme ich nun deine Enthüllungen? Gar nicht, habe ich dir ja schon gesagt. Aber Max, sei doch nicht kindisch. Ich nehme dir doch nichts weg. Meinetwegen mach mir Kopien, wenn du so misstrauisch sein musst. Aber ich brauche das Material. Wie soll ich sonst feststellen, ob und was an den Vorwürfen dran ist? Du meinst, wie sollst du sonst alle Spuren rechtzeitig in der Firma beseitigen? Es reicht! Es reicht mir ein für alle Mal! Ich höre mir das nicht länger an. Bitte? Einen Wodka? Danke. Max, es muss uns beiden doch möglich sein, ruhig und vernünftig miteinander zu reden. Versetz dich bitte einen Augenblick in meine Lage. Du rufst mich an, erzählst mir in aufgeregtem Staccato zusammenhanglose Dinge von ungeheuren Betrügereien in meiner Firma und legst wieder auf, Bums. Natürlich schreibe ich diese für mich völlig absurden Ideen dem Schock zu, unter den dich der Tod deines Freundes verständlicherweise gesetzt hat. Zumal die Polizei ja für den Tod Webers genauso wie auch für den späteren Tod Kettlers eine durchaus vernünftige Erklärung gefunden hat. Wenn auch keine sehr schöne. Gut. Nun kommst du und sagst, alles Quatsch. Weber hat Aufzeichnungen über Vorgänge in unserer Firma gemacht, die einen ganz anderen Zusammenhang zwischen dem Tod der beiden vermuten lassen. Oder sogar beweisen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass mir diese Theorie reichlich abenteuerlich vorkommt. Aber bitte, ich bin gerne bereit, sie ernst zu nehmen und aufzuklären, was aufzuklären ist. Aber dazu brauche ich die Unterlagen. Ich brauche ja einen Ansatz. Wenn dir wirklich etwas an der Aufklärung liegt, warum wehrst du dich so gegen die Polizei? Die hat viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Erfahrung darin. Aber ja, ich gebe dir doch völlig recht. In jeder anderen Situation würde ich sofort sagen, was soll ich mich mit so einem Problem abplagen? Wozu haben wir denn unsere Polizei? Aber du weißt, dass unsere Situation im Augenblick eine besondere ist. Du weißt, dass der Tod zweier wichtiger Mitarbeiter viel Staub aufgewirbelt hat. Und dass dieser unselige Sir Harty, was kann ich denn dafür, dass er so pingelig ist? Du weißt, dass dieser unselige Sir Harty uns von der Fahne geht, wenn jetzt auch noch großartige polizeiliche Untersuchungen bei uns anlaufen. Ja, natürlich steckt die Konkurrenz hinter Sir Hartys Empfindlichkeiten. Und natürlich erfährt die Konkurrenz sofort von jeder weiteren Schwierigkeit bei uns. Diese Kanäle sind ja nun mal nicht zu verstopfen. Und wir profitieren ja gelegentlich auch davon. Das ist mir alles egal, Vater, wirklich. Das ist mir ganz egal. Es gibt immer materielle Gründe, aus denen heraus man das richtige Moment besser nicht tut. Mir stehen diese Gründe bis hier oben. Schön. Dann betrachte es in Gottes Namen von einer höheren Macht aus. Von einem ideellen Standpunkt aus, von einem politischen meinetwegen. Wie das heute Mode ist. Die gesamte Pharmaindustrie, die einzige Industrie überhaupt, die absolut und ausschließlich humanitären Zielsetzungen verpflichtet komm, ist. Komm, jetzt fange ich aber gleich an zu lachen. Ja, aber was denn sonst? Was wäre denn mit den Menschen ohne Medikamente? Durchschnittsalter 25 Jahre, das wäre mit den Menschen. Und diese Industrie wird von allen Seiten verleumdet. Alberne Skandale, die überall vorkommen, werden hochgespielt. Ja, was glaubst du denn, was los wäre, wenn du recht hättest? Wenn tatsächlich hinter meinem Rücken einige Kriminelle ihr Spiel getrieben hätten. Ja, glaubst du denn, das würde auf die Kriminellen zurückfallen? Nein, auf mich. würde das fallen. Auf uns. Du gehörst ja auch dazu. Auf die gesamte Pharmaindustrie. Ihr werdet es überleben, du und deine Pharmaindustrie. Oh. Wie kann man nur so ignorant sein und so arrogant dazu? Du kommst dir irrsinnig groß vor, was? Max, ich bitte dich. Es geht nicht nur um den Augenblick. Es geht doch um die Firma, um mein Leben. Verstehst du? Komm zurück an deinen Schreibtisch. Bring die Unterlagen mit. Und wir beide machen uns gemeinsam daran, den Dingen auf den Grund zu kommen. Vater, ich glaube dir nicht. Nein, ich glaube dir kein Wort. Ich gehe zur Polizei. Das wirst du schön bleiben lassen. Für mich ist unser Gespräch beendet. Aber für mich nicht. Ich verlange von dir, dass du auf der Stelle zurück in die Firma kommst und deine Arbeit tust. Hast du mich verstanden? Auf Wiedersehen, Vater. Max, bleib hier. Wir müssen doch noch mal über alles reden, verstehst du? Kann ich irgendwie helfen? Verschwinden Sie. Was fällt dir überhaupt ein? Es geht nur mich und meinen Sohn etwas an. Gehen wir. Max! Mutti, was soll denn das? Schließ bitte den Tresor auf und gib mir meine Papiere. Nein. Max. Junge. Ich habe Angst um dich. Ja, was glaubst du denn, was ich habe? Was glaubst du denn, wie das ist, wenn man jeden Moment mit allen möglichen rechnet? Auf der Straße, im Auto, sogar in unserem Treppenhaus. Ich habe genug davon, ich will, dass das aufhört. Die Papiere gehören zur Polizei und Schluss. Max. Ja, ja. Diese Leute, vor denen du Angst hast und vor denen ich Angst habe, meinst du, die nehmen das so einfach hin? Ich meine, musst du nicht auch daran denken, dass du sie damit ja noch mehr reizt? Herr Schmidt, sagen Sie doch mal was. Sie kennen sich doch aus mit diesen Herrschaften. Tja, kann ich kaum etwas zu sagen. Ich begreife sowieso nur die Hälfte bis jetzt. Aber Sie haben natürlich recht. Wenn man mit Hilfe der Polizei wirklich einer größeren Organisation in die Quere kommt, dann werden die sicher ungemütlich. Auch hinterher. Da hörst du's. Hör nur gut zu. Herr Schmidt war von Anfang an dagegen, dass ich zur Polizei gehe. Ach, und aus welchem Grund? Tja, wie soll ich das sagen? Nur zu. Mir ist einfach unklar, wie man als Firmenerbe ein Interesse daran haben könnte. Sie denken an die finanzielle Seite. Die gibt es selbstverständlich. Aber die würde ich nicht unbedingt gelten lassen. In der Hinsicht verstehe ich meinen Sohn sehr gut. Der Verdacht, dass sein Vater an so etwas beteiligt sein könnte, das trifft tief. Das muss tief treffen. Jeden sensiblen Menschen. Auch bei mir würde das jeden Gedanken an materielle Folgen beiseite fegen. Nein, ich glaube, das kann nicht der Grund sein, auf die Polizei zunächst einmal noch zu verzichten. Der Grund kann nur sein, dass wir Klarheit haben müssen, bevor wir etwas so Definitives unternehmen. Klarheit? Wie willst du denn den Wust noch Klarheit bringen? Oh, da gibt es schon Möglichkeiten. Natürlich können wir das nicht allein. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der uns dabei behilflich sein könnte. Allerdings müsste man sich mit äußerster Delikatesse an ihn herantasten. Und das braucht etwas Zeit. Dr. Bergfelder? Max, sei mir nicht böse. Aber den Namen würde ich im Augenblick gern noch für mich behalten. Da hat uns Ihr Mann aber entschieden eine andere Version gegeben. Ich hatte beinahe den Eindruck, er sei verzweifelt gewesen. Das mag sein, aber ich versichere Ihnen, dass wir einen Grund haben, mit der Entwicklung zufrieden zu sein. Eine gute Mutter kämpft um ihren einzigen Jungen wie eine Löwin, nicht wahr? Ich war immer ein großer Verehrer kämpfender Löwinnen. Mir fehlt im Moment der Sinn für Ihre Geschmacklosigkeiten. Kämpfen Sie weiter, gnädige Frau. Sie haben noch 2 Tage. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Entwicklung richtig beurteilen. Ich bin sehr gespannt auf den Ausgang. Zigarette? Oder Essenswasser? Zigarette. Danke. Ich bin kein großer Schwimmer. Nein? Tauchen auch nicht? Habe ich nie richtig ausprobiert. Geschnorchelt habe ich mal früher, ja. Ist wahrscheinlich auch nicht gerade sehr billig. Macht aber Spaß. Ein Campari-Soda? Danke. Ein Bloody Mary? Dankeschön, danke. Bitte. Trinken wir darauf, dass die Geschichte bald ein Ende hat. Wenn es geht, ein gutes. Prost. Was ist das denn? Elke? Ja? Elke, nur probier doch bitte mal den Bloody Mary. Schmeckt er nicht? Probier mal. Nix, Das soll ein Bloody Mary sein? Labberkram ist das. Ist ja kaum Pfeffer dran. Ich dachte immer, Sie mögen das so. Elke, nun enttäuscht mich aber wirklich etwas. Wie lange kennen wir uns? Mein Bloody Mary ist doch nicht einfach Gin mit Tomatenmark und Tabasco. Ich habe aber Pfeffer dran getan. Soll ich noch mehr dran tun? Ich bitte darum. Oder ich hole den Pfeffer, dann können Sie es selber machen. Kommt gar nicht in Frage. Einmal muss man es richtig gemacht haben, wenn man es behalten will. Ja. Tut mir leid, Herr von Unstein. Ist Ihr Campari in Ordnung? Meiner? Ja, sehr gut. Was ist denn das für eine Musik? Kennen Sie nicht? Das ist John Cage. Nie gehört. Doch. Cage ist einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit. Gefällt Ihnen das Stück? Tja, weiß nicht. Macht einen irgendwie rappellig, finden Sie nicht? Ja, überhaupt nicht. Cage beruhigt eher. Kann man mal wieder sehen, wie verschieden man da ist. Ich habe Cage selbst kennengelernt. Während der Donau-Eschinger Musiktage 1972. Ah ja? Er hat mich damals ganz stark beeindruckt. Überhaupt kein Star, obwohl er ein Star war. Kein Dünkel, keine Pose, kein Luxus, kein bisschen modisch, ganz schlicht, immer freundlich, aber enorm selbstbewusst. Man hatte das Gefühl, der ist in sich so rund, der braucht die Anerkennung der anderen nicht mehr, der ist allen gesellschaftlichen Zwängen längst entwachsen. Ich habe ihn damals angestaunt und gedacht, wenn du mal so in die Welt schaust wie der, dann hast du es geschafft. Hoffentlich ist es jetzt recht. Ja. Sehr gut, Elke. Danke. Bitte schön. Was macht Katrin? Geht ihr nicht besonders. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Sie hat Ärger mit der Stille. Wegen der Tage unten im Rotting. Sie hat sich zwar einen Attest besorgt, aber das nimmt ihr wohl keiner so richtig ab. Oh, das tut mir aber leid. In Rotting war sie doch im Grunde wegen mir. Indirekt, ja. Sie sollen mir auf alle Fälle Bescheid sagen, wenn es noch schlimmer kommt. Irgendwas kann ich sicher für Sie tun. Danke. Ich sag's ihr. Ich überlege schon die ganze Zeit, warum ich Esel meiner Mutter bloß wieder nachgegeben habe. Jetzt sitzen wir hier, warten. Ich weiß nicht, ob Sie auch so nervös sind wie ich. Ich bin es jedenfalls. Und wir können nichts tun. Am Ende müssen wir ja doch zur Polizei, warten Sie es ab. Sind Sie immer noch fest entschlossen, das alles aufzugeben? Was alles? Na, das hier und Ihre ganzen sonstigen Möglichkeiten, die Sie haben. Wenn es sein muss, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, jetzt habe ich doch Lust, ins Wasser zu springen. Ja. Mutti, ich fahre mit Schmidt an die Ostsee. Wir müssen unbedingt mal hier raus, mal was anderes sehen. Was machst du? Ach, ich sortiere einige Dinge. Siehst du ja. Meine Firmenanteile. Ich ziehe sozusagen Bilanz. Ha? Warum das? Ich bin heute Nachmittag zu einer Besprechung bei Dr. Bergfelder. Muss mich noch ein wenig darauf vorbereiten. Wegen der Sache? Ja, indirekt. Max, mach bitte mal die Tür hinter dir zu. Max. Max, ich glaube, es ist doch richtiger, ich sage es dir. Obwohl ich versprochen habe, dass ich es dir nicht sage. Aber behalte es für dich, ja? Was denn? Dein Vater hat vorhin angerufen. Er hat mich gebeten, dich zu überreden, die Firma zu übernehmen. Was? Genau das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass das für dich überhaupt nicht in Frage kommt und dass ich nicht daran denke, dich in ein Leben zu zwängen, gegen das du dich sträubst, solange ich mich erinnern kann. Wie kommt er denn darauf? Er hat dann getobt. Er wolle den ganzen Krempel hinschmeißen. Heute noch. Ich kann nicht mehr, hat er gebrüllt. Ich will nicht mehr. Niemand kann das von mir verlangen. So kann kein Mensch arbeiten. Er hat halt ein Riesenlamento gemacht. Du kennst ihn ja. Aber es war im Ernst. Das habe ich gespürt. Ja, Gott sei Dank habe ich ihn so weit gebracht, dass er wenigstens die nächste Woche abwartet mit der Liquidation. Will? Ja. In der Zeit muss ich versuchen, meine Anteile noch einigermaßen zu verkaufen. Die Verluste werden sowieso immens sein. Dr. Bergfelder berät mich dabei. Weißt du, was das bedeutet, Mutti? Das ist der Beweis. Er gibt es zu. Endlich gibt er es zu. Das habe ich auch sofort gedacht. Habe ihn auch sofort gefragt. Aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Er hat nur geschrien, ich soll doch abwarten, bis sein eigener und einziger Sohn zur Polizei gerannt sei. Damit die Aasgeier endlich über meine Firma herfallen können. Hat er wörtlich gesagt. Aber er kann doch nicht einfach den ganzen Betrieb schließen. Er ist verzweifelt. Irgendwie spürt er wohl, dass ihm alles entglitten ist. Diese undurchsichtigen Affären im Betrieb, sein Verhältnis zu dir, zu mir, der Vertrag mit Sirhachti, der nicht zustande kommt. Ich glaube wirklich, er will nicht mehr. Aber deswegen kann man doch nicht... Ich begreife es nicht. Leicht ist es ihm sicher nicht gefallen. Denn Max, wie immer man über ihn denkt, für die Firma hat er wirklich alles eingesetzt. Seine ganze Energie, seine Kraft, seine Intelligenz. Da passt schon dieses alte abgegriffene Wort, die Firma war sein Leben. Hoffentlich ist noch nichts durchgesickert. Sonst kann ich meine Anteilscheine, so wie sie sind, in die Mülltonne werfen. Alles bricht zusammen und du denkst an deine Anteilscheine. Nun mach du mir noch Vorwürfe. Weißt du denn überhaupt, was das bedeutet, wenn der Betrieb zugemacht wird? Hunderte von völlig unschuldigen Leuten werden arbeitslos und sitzen auf der Straße. X kleine Zulieferfirmen gehen von einem Tag auf den anderen bankrott und du zählst deine Anteilscheine. Schrei mich bitte nicht an. Glaubst du denn, ich weiß das nicht? Glaubst du, das berührt mich nicht? Aber kann ich daran etwas ändern? Weshalb bricht es denn zusammen? Meinetwegen vielleicht. Es hat wirklich keinen Sinn, darüber zu streiten. Aber eines solltest du doch wissen. Wenn ich nicht sehr viel Verständnis dafür hätte, dass bestimmte Konflikte ausgetragen werden müssen, ohne Rücksicht auf die Folgen. Glaub mir, ich würde mich schön dafür bedanken, euer Hickhack mit Hunderttausenden zu bezahlen. Ich werde verrückt. Ich soll auf einmal schuld sein. Ich... Vater macht die irrwitzigsten Geschäfte mit Verbrechern, mit Mördern. Und jetzt bin ich schuld. Max. Das kannst du nicht gemeint haben, Mutti. Bitte sag, dass du das nicht gemeint hast. Max, niemand hat gesagt, dass du daran schuld bist. Das wäre ja auch Unsinn. Wir sprachen nur darüber, warum die Firma liquidiert wird und wie ihr noch zu helfen wäre. Und in dem Punkt, wirklich nur in dem Punkt, muss ich deinem Vater recht geben. Wenn die Firma noch zu erhalten ist, dann nur durch dich. Aber du willst nicht. Du kannst nicht, weil du es vor dir selber nicht verantworten kannst. Selbstverständlich akzeptiere ich das. Meinst du denn, ich könnte so einen Betrieb überhaupt führen? Ja. Ja, das weiß ich, dass du das könntest. Und du? Was meinst du dazu? Würdest du wollen, dass ich das tue? Guten Tag, Elisabeth. Tag, Eduard. Was gibt's? Du warst am Telefon so mysteriös. Max ist bereit, die Firma zu übernehmen. Wie? Max will die Firma übernehmen. Welche Firma? Diese, deine Firma. Welche wohl sonst? Elisabeth, heißt das, dass er sich endlich seiner zukünftigen Verantwortung bewusst geworden ist? Wenn du es so ausdrücken willst. Elisabeth, wir haben schlimme Zeiten miteinander gehabt. Wir haben schlimme Dinge miteinander getrieben, aber trotzdem. Komm, lass dich umarmen. Das hast du für mich getan. Oh, ich danke dir. Dr. Bergfelder wird die Verträge bis morgen präparieren. Du sollst um 15 Uhr zur Unterzeichnung kommen. Was soll das? Morgen Nachmittag finden um 15 Uhr bei Dr. Bergfelder die Übergabeformalitäten statt. Nochmal? Ist das so schwer? Morgen Nachmittag um 15 Uhr... Ihr wollt mich ausboten. Vor die Tür setzen wollt ihr mich. Vor die Tür meiner eigenen Firma. So ist das. Aber daraus wird nichts. Das ist ja völlig absurd. Wer hat sich denn das ausgedacht? Bevor du mir wieder einen cholerischen Anfall hinlegst, hör mir bitte einen Moment zu. Dass Max dich in der Leitung der Firma ablösen muss, das hast du ganz allein dir selbst zuzuschreiben. Ohne deine gloriosen Ausflüge in die Kriminalität wäre das heute völlig unnötig. Aber du hast dich nun mal auf diese Abenteuer eingelassen. Die Folge war leider, dass Max das entdeckt hat. Und wir können sein Wissen um diese Vorgänge nur neutralisieren, wenn wir ihn an oberster Stelle vollverantwortlich in die Firma integrieren. Sonst besteht immer die Gefahr, dass er eines Tages doch zur Polizei geht, auch wenn wir ihn jetzt noch daran hindern können. Der Meinung ist im Übrigen auch Herr Torbeck, der sogar auf dieser Lösung besteht. Wer ist also auch mit dem Komplott? Es war wirklich schwer genug, Max überhaupt zu diesem Schritt zu bewegen. Das kannst du mir glauben. Die Lösung ist wirklich für alle Seiten optimal. Du verlierst ein bisschen, gut. Aber was hättest du verloren, wenn Max zur Polizei gegangen wäre? Ja, spreng ich alles in die Luft. Du hast es also geschafft. Das hast du doch immer gewollt, nicht wahr? Fass mich nicht an. Die Firma? Firma gehört jetzt also dir. Mit einem Sohn als Strohmann an der Spitze. Da solltest du doch immerhin, nicht wahr? Alte machtgierige Schlampe, hässlich und frigide. Du bist krank. Natürlich bin ich krank. Ich war krank, als ich dich geheiratet habe. Prächtig, gnädige Frau. Elegant in Plan und Durchführung. Ein bürgerliches Lustspiel, nicht wahr? Meine Hochachtung. Bleibt uns nur noch das letzte Bravourstückchen. Nämlich Ihren Sohn in unsere Geschäftsverbindung einzuweisen. Ist es wirklich nötig? Nichts nötiger als das. Aber dadurch gerät alles wieder in Gefahr. Nicht, wenn Sie es in Ihren behutsamen Händen halten. In den nächsten Monaten aber auf gar keinen Fall. Der Junge muss sich erst einmal beruhigen, muss sich eingewöhnen, Sicherheit gewinnen. Durchaus nicht, gnädige Frau, durchaus nicht. Wo Unruhe ist, da ist Leben und Leben muss man nutzen. Ich denke, ich besuche Ihren Sohn in der nächsten Woche. Sie unterschreiben bitte hier. Danke sehr. Ja. Und Sie bitte hier. So. Ja. Dann bleibt mir noch, Sie beide zu diesem mutigen Schritt zu beglückwünschen. Auf Sie, lieber Dr. Uhlenstein, warten nun nach langen, langen Jahren tagtäglichen Kampfes, schlafloser Nächte, die wohlverdienten, beschaulichen Seiten des Lebens, warten die heiteren Stunden der Muße, warten Kunst und Natur. Und Sie, lieber Junior, für Sie wird es ernst. Die Zeit der Bewährung steht bevor. Keine leichte Zeit zwar, aber voller Erfüllung. Denken Sie immer an Ihren Vater. Er möge Ihnen Vorbild sein. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, Herr Schmidt. Mein Auftrag für Sie ist beendet. Ich freue mich, dass er auf so glückliche Weise zu Ende gebracht werden konnte und möchte Ihnen sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit Ihrer Arbeit. Danke. Schon Pläne für die Zukunft? Tja. Erstmal Urlaub machen. Und dann... Ich weiß noch nicht. Wieder zurück ins Warenhaus? Ladendiebe beobachten? Tja. Gern bestimmt nicht. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, wie man einem Manne Ihres Formats und Ihrer Loyalität ein angemessenes Betätigungsfeld schaffen könnte. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Mein Sohn sagt mir, Sie haben Erfahrung mit Werkschutzaufgaben. Ja, aber... Ich weiß. Sie haben das damals nicht hingeschmissen, um es jetzt wieder anzunehmen. Sollen Sie auch gar nicht. War nur eine Frage. Ich werde mit meinem Sohn darüber sprechen. Was ist bloß los? Ich begreife dich überhaupt nicht. Das mag ich. Hätte ich das Geld vielleicht zurückgeben sollen? Du stehst mir im Weg. Lass das doch jetzt und antworte mir. Du sollst diese dämliche Packerei lassen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Werkschutzhauptmann. Ich bin Sicherheitsdirektor. Das ist nur ein anderer Name. Aber ein schöner Name. Hast du da auch eine Uniform? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich einfach nicht. Du wirst gekündigt. Ich habe noch nicht einen einzigen neuen Auftrag und da wird mir dieser Posten angeboten mit einem Bombengehalt und da sagst du... Du hast dich kaufen lassen. Von Verbrechern. Dein Bombengehalt ist ein Schweigegeld. Du spinnst. Max ist doch kein Verbrecher. Und warum seid ihr nicht zur Polizei gegangen? Das geht mich nichts an. Das war ganz allein seine Sache. Zwei Menschen sind umgebracht worden. Seine Familie und seine Firma sind darin verwickelt. Das haben wir vermutet. Auf einmal... Und wie erklärst du dir, dass der Vater urplötzlich zurücktritt und seinem Sohn die Firma überlässt? Kieselherr, es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich glaube, du bist auf dem besten Weg, ein trauriger kleiner Wicht zu werden. Ich werde sicher oft Sehnsucht nach dem Kaufhausdetektiv haben. Für wen mache ich das denn? Für mich vielleicht? Für mich brauchst du nichts mehr zu machen. Alle Träume begraben. Der Absprung in die Notwendigkeit. Man muss auch mal erwachsen werden. Wer sagt das? Du. War aber etwas anders gemeint. Lisa, ich wollte dich fragen, nachdem dieser ganze Horror nun endlich vorbei ist, ich habe gedacht, du mich vielleicht heiraten würdest. Was sagst du da? Ist das denn so abwegig? Meinst du das im Ernst? Ja. Schade. Warum? Zu spät. Magst du mich nicht mehr? Doch. Sehr. Ja, dann verstehe ich nicht. Max, Du hast dich für einen Weg entschieden. Da möchte ich nicht mit. Da fühle ich mich nicht wohl. Außerdem würde dir unsere Heirat bald wieder leid tun, glaub mir. Das ist ja nicht wahr. Ich bleibe doch derselbe, der ich bin und der ich immer war. Ich fühle so, wie ich immer gefühlt habe und ich denke so, wie ich immer gedacht habe. Nur kann ich das jetzt sogar noch in die Praxis umsetzen. Ich kann schlechte Zustände verbessern. Ich kann alles Mögliche verbessern, ganz konkret. Ganz konkret? Ganz konkret denkst du heute schon anders als vor 2 Wochen. Da hast du nämlich noch gewusst, dass so eine Firma ihren eigenen Mechanismus hat, ihre eigenen Zwänge. Und die bestimmen nicht nur das Handeln, sondern auch das Denken. Das hast du ganz genau gewusst. Hast du auch ständig gesagt. Heute hast du es vergessen. Kannst du mal sehen, wie recht du damals gehabt hast? Ich werde dir beweisen, dass das auch anders geht. Ich werde beweisen, dass man eine Firma auch anders führen kann. Sie verkennen einige fundamentale Tatsachen, verehrter Herr von Uhlenstein. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Ich werde mich an Geschäften, wie sie mein Vater mit Ihnen bedauerlicherweise getätigt hat, niemals beteiligen. Von Zusammenarbeit zwischen uns kann also gar keine Rede sein. Im Übrigen wünsche ich, dass Sie mein Haus nicht mehr betreten. Max! Lassen Sie nur, gnädige Frau. Ich muss mich wiederholen. Ihnen sind einige fundamentale Tatsachen nicht gegenwärtig. Art 1. Ihre außerordentlich guten geschäftlichen Beziehungen zu den internationalen Hilfsorganisationen, auf denen ein Großteil Ihres Auftragsvolumens basiert, sind, das darf ich in aller Bescheidenheit vermerken, auf unsere tatkräftige Unterstützung zurückzuführen. Unsere Mitarbeiter in diesen Organisationen pflegen sich für Sie stark zu machen. Aber das ist nicht irreversibel. Rechnen Sie sich aus, welche Konsequenzen der Wegfall unserer Unterstützung für Sie hätte. A2. Sie haben den Skandal, den das Verhältnis Ihres Vaters zu uns nach bürgerlichem Vorurteil und natürlich auch nach bürgerlichem Gesetzbuch darstellt, dankenswerterweise nicht aufgedeckt. Sie haben sich damit um die Firma verdient gemacht. Nur haben Sie damit natürlich noch nicht den Skandal aus der Welt geschafft. Durchaus nicht. Wir können ihn jederzeit in die Öffentlichkeit hineintragen. Das hat mein Vater zu verantworten. Max, Liebe. Das hat dein Vater zu verantworten, ja. Meinetwegen sollte er ruhig zur Verantwortung gezogen werden. Aber du musst es doch im Endeffekt ausbaden. Du, als Direktor dieser Firma. Bitte. Herr Direktor, Dr. Serhardy hat sich für 11.15 Uhr angesagt. Soll ich die Abteilungsleiterkonferenz um eine Viertelstunde nach hinten schieben? Tun Sie das. Ah, der Dr. Serhardy. Bis 11.15 Uhr habe ich noch Zeit. Sehen Sie, da haben Sie dann gleich Gelegenheit zu beobachten, welche Wirkungen gewisse Eröffnungen auf Ihre Auftragslage haben. Max! Max! Geben Sie her. Hier unten bitte. Was willst du jetzt tun? Keine Ahnung. Arbeit suchen. Und du? Ich habe mir überlegt, ob ich nicht ganz hier rausziehen soll. Schöner als in der Stadt, oder? Meine Übersetzung kann ich auch hier machen. Was ist mit Max? Vorbei. Das ist schon komisch. Als dein Mann zum ersten Mal bei mir war und mich ausquetschen wollte, und ich eine irre Angst vor ihm hatte, ich wusste ja nicht, wer er war, da hat er mich nach meinem Verhältnis zu Max gefragt. Und ich habe ihm aus lauter Verlegenheit gesagt, irgendwann würde Max wieder an sein Erbe zurückgelutscht werden. Und dann wäre es aus mit uns. 2 Wochen später ist es schon soweit. Komisch, was? Gisela hat sich einen Porsche gekauft. Da Hast du nicht Lust, mit hier rauszuziehen? Ich habe gelesen, Sie suchen jemand im Fremdenverkehrsbüro. Warum ist das alles nur so maßlos traurig? Sie hörten Familienbande, Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 4. Teil. Es sprachen Maximilian von Uhlenstein, Christian Brückner, Giselher Schmidt, Günther Lamprecht, Elisabeth von Uhlenstein, Lütgard Imm, Eduard von Uhlenstein, Dieter Borsche, Lisa Schönecker, Antje Hagen, Katrin Schmidt, Britta Sommer. In weiteren Rollen hörten Sie Hans-Peter Hallwachs, Charles Wirz, Peter René Körner und viele andere. Ton und Technik Heinz Klein, Anna Effertz. Regie Bernd Lau und Walter Adler.